Kundgabe 4932. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.07.1950. Gottes Wille. Erfüllung der Liebegebote. Mein Wille ist so klar ersichtlich aus meinem Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe. Alles ist darin enthalten, was ihr tun und lassen sollet. Und so ihr also diese Gebote erfüllet, gehet ihr der Vollendung entgegen. Denn dann könnet ihr weder erneut sündigen, noch in der alten Sünde verharren, die darin bestand, dass ihr euch freiwillig von mir entferntet, also mir die Liebe verweigertet und danach auch in Lieblosigkeit zu allen von mir ausgehenden Geschöpfen verfallen seid. Und so bedeutet eure Liebe zu mir, so ihr meine Gebote erfüllet, wieder Zusammenschluss mit mir und Durchstrahlung meiner Liebekraft, so dass ihr wieder in der einstigen Licht- und Kraftbeschaffenheit seid, also in vollstem Erkennen steht und schaffen und gestalten könnet nach eigenem Willen, dass ihr nun wieder vollkommen seid, das heißt, euch wieder zu göttlichen Wesen gestaltet habt, die ihr uranfänglich gewesen seid. Und darum müsstet ihr Menschen erst um meinen Willen wissen, auf dass ihr danach leben könnet, um selig zu werden. Mein Wille muss euch vorgestellt werden, und deshalb müsstet ihr mein Wort anhören, das euch klar und verständlich meinen Willen enthüllt. Mein Wort macht euch bekannt mit meinem Liebegebot, mit allen euren Pflichten, mir und den Mitmenschen gegenüber. Mein Wort klärt euch auf über euren Abstand von mir, so ihr ihn nicht selbst zu verringern suchet. Mein Wort gibt euch Kenntnis von meiner Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, von meiner Weisheit und Allmacht, so dass ich in euch die Flamme der Liebe zu mir entzünden kann, so wie ihr nur ein liebewilliges Herz habt. Mein Wort stellt euch auch eure Mitmenschen als meine Kinder dar, denen ihr deshalb wie Brüder entgegentreten sollet, denen ihr auch eure Liebe schenken sollet, wollet ihr meinen Willen erfüllen. Mein Wort warnet und mahnet euch und machet euch aufmerksam auf die Folgen eines verkehrten Lebenswandels. Eines Lebenswandels in Lieblosigkeit, in Nichtbeachtung meiner Gebote. Mein Wort müsstet ihr entgegennehmen, wollet ihr selig werden. Doch in welcher Form euch mein Wort zugeht, das lasset meine Sorge sein, nur seid willig, es anzunehmen, wenn ich es euch darbiete. Denn nur durch mein Wort könnet ihr meinen Willen erfahren und nur durch Erfüllen meines Willens selig werden. Amen.